Bei welcher Gelegenheit salbst du mit Öl? Wenn mich jemand darum bittet und wenn er Öl hat, denn ich habe keins bei mir. Es ist schriftgemäß, man kann mich als Ältesten einer Gemeinde ansehen und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Wenn ihr mich darum bittet, werde ich es tun, aber ihr müsst das Öl mitbringen. Und dann ist es dein Öl. Wenn es dir also in die Haare oder auf die Kleidung gerät, kannst du nicht mich verklagen, denn du wolltest Öl. Glaubt es oder nicht, manche Leute wollen, dass du ihre Reinigung bezahlst, weil dir Öl auf ihre Kleidung getropft ist. Das ist zwar lächerlich, aber es passiert. Nächste Frage. Ich weiß, dass man keine Formel zum Beten braucht, aber ich denke, es wäre hilfreich für uns, wenn wir hören könnten, wie du für Leute betest. Wenn wir sehen, wie einfach es ist, wird es unser Vertrauen aufbauen. Das stimmt. Es gibt keine Formel, aber ihr werdet feststellen, dass ihr irgendwann Dinge auf eine bestimmte Weise tun werdet. Und es ist wirklich sehr einfach. Ich werde euch dazu noch für heute Abend detaillierte Anweisungen geben. Ich werde euch verschiedene Arten zeigen, wie man für Menschen beten kann. Und ihr werdet dann wissen, was ihr tun sollt. Wir werden also noch ins Detail gehen. Aber nehmt das nicht als Formel und glaubt, dass ihr das Wort für Wort nachsprechen müsst. Im Kern besteht es aus Folgendem. Sagt dem Geist, der Krankheit oder dem Körper, was sie tun sollen. Das ist alles. Wenn es ein Geist ist, und dann kommt es gleich zur Frage, wie kannst du unterscheiden, ob es ein Geist oder eine Krankheit ist? Was ich herausgefunden habe, ist, wenn du zu spezifisch wirst und dann daneben liegst, wird der Feind überhaupt nicht mehr auf dich hören. Also im Allgemeinen, es sei denn, Gott zeigt dir eine ganz bestimmte Sache, gehe ich nicht ins Detail. Ich bleibe allgemein in meinen Anweisungen. Ab und zu spreche ich schon spezielle Dinge an, aber im Allgemeinen spreche ich einfach Leben aus. Also sage ich nur, sei geheilt. Das war's. Was du erwartest, wird geschehen. Und manchmal ist ein Problem gar nicht das Hauptproblem, sondern es ist das Symptom eines anderen Problems. Und wenn du auf dieses Ding schlägst, dann triffst du vielleicht gar nicht die Ursache. Es verschwindet vielleicht und der Mensch stirbt trotzdem wegen einer anderen Sache. Es ist also auch viel einfacher zu sagen, sei geheilt. Und das bedeutet, von Kopf bis Fuß, total und vollständig. Das war's. Oder lasst es mich so sagen, je detaillierter du sein musst, um Resultate zu erzielen, in umso weniger Kraft arbeitest du. Scharfschützen sind erstaunliche Leute. Aber sie brauchen tödliche Genauigkeit, um Erfolg zu haben. Jemand, der seinen Finger auf dem Atombombenknopf hat, muss nicht so genau zielen. Ist die Explosion in der Nähe des Problems, erledigt sich das ganze Problem auf einmal. Und Jesus wirkte aus einer nuklearen Perspektive. Und so wollen wir auch arbeiten. Unser Gott ist größer als jedes einzelne individuelle Problem. Und die Leute erzählen mir häufig von einer Sache, obwohl sie noch 5 andere Probleme haben. Aus irgendeinem Grund halten sie das eine für eine ernsthafte Sache. Mit den anderen glauben sie, leben zu können. Ich weiß, das macht nicht viel Sinn, aber so sind die Leute häufig. Und deswegen erledigen wir einfach das ganze Problem. Also bleibt allgemein. Frage: Ist es möglich, für jemanden durch einen Repräsentanten effektiv zu beten, also für ein Kind zu beten, durch einen Elternteil? Antwort: Ja. Das wichtige Beispiel steht in Matthäus 8 mit dem römischen Centurio. Er kam zu Jesus und hatte Glauben für seinen Diener. Denkt dran, so etwas wie Entfernung gibt es nicht im Geist. Entfernung bedeutet gar nichts. Ich erkläre es euch, aber zuerst lasst mich eine heilige Kuh töten. Die Leute sagen, der Glaube wirkt durch die Liebe. Nein, das tut er nicht. Das steht nicht in der Bibel. In dem Abschnitt, der hier häufig zitiert wird, und ich gebe das jetzt sinngemäß wieder, spricht Paulus, der Glaube, der dir angerechnet wird, ist der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Paulus sagt, wenn ich den Glauben hätte, Berge zu versetzen, und keine Liebe hätte, dann würde es mir nichts nützen. Also sagt er nicht, wenn ich keine Liebe habe, kann ich keinen Glauben haben, um Berge zu versetzen. Du kannst Glaube haben, der Berge versetzt. Aber ohne Liebe hast du nichts davon. Es wird demjenigen nützen, dem du damit hilfst. Aber du bekommst das nicht angerechnet. Ihr wollt Gott auf diese Weise nicht dienen. Aber ihr könntet das. Ich sage nicht, dass ihr das sollt. Ihr sollt Menschen lieben. Wenn ich Christen frage, liebst du die Menschen? Dann antworten viele, ja, das versuche ich, aber ich liebe sie nicht so, wie ich es sollte. Und weil dir erzählt wurde, dass dein Glaube durch die Liebe wirkt, meinst du, dass dein Glaube nicht funktionieren wird, weil du Menschen nicht genug liebst. Doch dein Glaube wird wirken, selbst wenn du Menschen nicht magst. Aber ihr wollt gar nicht an dieser Stelle sein. Okay, lasst es mich so sagen. Warum glaubt ihr, ist es so schwierig, Familienangehörige zu heilen? Die Antwort ist nicht, was ihr denkt. Hier kam auch die Frage, kann man sich selbst die Hände auflegen für Heilung? Antwort, ja, das könnt ihr tun, denn auf diese Weise stellt ihr einen Kontakt her. Aber in Römer 8 steht, dass der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Der wird euren sterblichen Leib erneuern. Es kommt weniger aus deiner Hand, als viel mehr aus deinem Geist. Der Geist ist in deinem Körper und natürlich auch in deiner Hand. Überall da, wo du deine Hand auflegst, ist auch dein Geist. Denn wir legen die Hände auf, damit das Leben durch deinen Geist fließen kann. Das gleiche Leben, das aus deinem Geist durch deine Hand fließt und Menschen heilt, kann genauso in deinen Körper fließen und dich heilen. Tatsächlich glaube ich, dass es hier in Melbourne war, wo ich das erste Mal darüber gelehrt habe. Ich sprach darüber, wie es ist, den Geist in deinem Fleisch freizusetzen. Es war das erste Mal, dass ich das so öffentlich gelehrt habe. Alles, was du brauchst, ist bereits im Geist vorhanden. Du musst nur lernen, wie du die Wirkung des Geistes, der das Leben bringt, in deinem Fleisch freisetzen kannst. Dann kannst du in göttlicher Gesundheit leben. Darauf läuft es hinaus. Du musst also die Hand nicht auf dich legen, versteht ihr? Denn dein Geist ist ja überall in dir. Alles, was du machen musst, wenn du ein Problem hast, ist, das Leben des Geistes, der in dir ist, einfach an diese Stelle fließen lassen. Wenn es an deiner Schulter ist, musst du es nicht mehr berühren, denn es wird aus deinem Geist an diese Stelle kommen. Also ein Grund, warum es so schwierig ist, Verwandte geheilt zu bekommen, ist der, du denkst, weil ich sie liebe, sollte also mein Glaube für sie funktionieren. Das Problem besteht darin, dass das eine andere Art von Liebe ist. Die Liebe, durch die der Geist arbeitet, ist keine seelische Liebe. Aber du liebst deine Verwandten mit deiner Seele, nicht durch deinen Geist. Dein Geist liebt niemanden im Speziellen. Ich meine damit, dass dein Geist nicht nur bestimmte Leute liebt. Er liebt ohne Bedingung. Er liebt jeden auf die gleiche Weise. Durch den Geist liebst du jeden Menschen auf die gleiche Weise. Aber hier, durch deine Seele und deinen Verstand, liebst du die Menschen unterschiedlich. Warum? Weil du sie von hier aus kennst. Und das blockiert diese Art von Liebe. Also suchst du dir die Menschen aus, die du lieben willst. Das Problem ist folgendes. Manche Menschen liebst du mit deiner Seele, zum Beispiel deine Verwandten, und du möchtest, dass sie geheilt werden. Der Grund, warum du sie geheilt sehen möchtest, ist, dass du sie liebst. Aber das ist nicht die Grundlage für Heilung. Die Grundlage für Heilung liegt darin, dass es nicht recht ist, dass sie krank sind, weil Jesus ihre Krankheit getragen hat. Seelische Liebe heilt nicht. Geistliche Liebe heilt. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Wenn du also jemanden liebst, der dir nahesteht, dann liebst du sie aus deiner Seele heraus. Du möchtest sie geheilt sehen, weil sie nicht leiden sollen. Du denkst, weil es also Liebe ist, sollte es auch funktionieren. Aber es ist seelische Liebe, es ist menschliche Liebe. Die menschliche Liebe ist nicht die Liebe Gottes. Agape-Liebe ist die Liebe Gottes. Agape-Liebe liebt jeden Menschen auf die gleiche Weise. Ihr wisst, dass die Bibel voller Paradoxa ist. Wenn ihr erhoben sein wollt, was müsst ihr tun? Ihr müsst euch demütigen. Wenn ihr leben wollt, müsst ihr sterben. Stimmt's? Es ist ganz häufig das Gegenteil. Problematisch ist, dass die Kirche häufig den natürlichen Linien menschlicher Argumentation folgte. Wenn du also in Übereinstimmung mit dem Geist sein willst, dann musst du die Dinge ziemlich genau entgegengesetzt zu der Weise tun, wie sie die Welt tut. Und dann bist du schon automatisch mehr in dem, was der Geist möchte. Also, wenn du jemanden aus deiner Seele heraus liebst, dann ist das menschlich und es steckt keine Kraft dahinter. Und du wirst keine Wirkung sehen, denn die Kraft kommt aus dem Geist. You have a loved one, so you have to learn Wenn du häufig rausgehst und den Menschen dienst, dann verstehst du das. Vieles von dem, was ich sage, kommt einfach durch Erfahrung. Ich kann euch das erzählen, aber verstehen werdet ihr es nur, wenn ihr rausgeht und es tut. Also, wenn du zu jemandem gehst, zu ihm nach Hause oder ins Krankenhaus, den du nicht kennst, warum tust du das? Ja, stimmt, es wurde dir befohlen. Vielleicht wurdest du gebeten zu kommen. Aber ihr tut es aus einem Grund, den ihr hoffentlich verstanden habt oder bis heute Abend verstehen werdet, dass nämlich Heilung im Erlösungswerk Christi enthalten ist und dass es für keinen Menschen richtig ist, zu tragen, was Jesus bereits getragen hat. Der eigentliche Grund, aus dem du das tust, ist ein juristischer Grund. Krankheit hat kein legales Recht mehr zu existieren. Sie ist illegal geworden, denn Jesus hat alle Krankheit bereits getragen. Du kannst also ohne Emotionen in solche Situationen gehen. Normalerweise kommen deine Gefühle erst hervor, wenn du den Kranken siehst. Dein Handeln basiert auf der Wahrheit. Und dass du gehst, zeigt, dass du unparteiisch liebst. Du denkst vielleicht nicht, dass du die Menschen liebst, aber allein, dass du gehst, zeigt, dass du in Liebe handelst. Denn du legst dein Leben nieder und deine Zeit, du nimmst Mühe auf dich, um zu ihnen zu gehen. Das bedeutet, sein Leben für andere niederzulegen. Und das ist die größte Liebe, die du haben kannst. Und je häufiger du dein Leben für andere niederlegst, umso größer ist deine Liebe. Wenn du also in ein Krankenhaus gehst, dann liebst du unparteiisch. Was bedeutet, dass, wenn deine Liebe dadurch wirkt, du Anerkennung von Gott bekommst. Denn dann liebst du unparteiisch. Du liebst nicht wie ein Mensch, sondern du liebst, wie Gott liebt. Das Problem ist, in dem Moment, in dem du für dein Kind betest oder für jemanden, den du liebst, dann ist es anders, denn jetzt wirst du emotional beteiligt. Und deine Liebe bewegt sich von hier nach hier. Und plötzlich wirst du selbst beteiligt und fängst an zu schieben und zu drängen. Gott, wir müssen das hinkriegen. Und jetzt wechselt deine Perspektive von, es ist nicht richtig, dass dieser Mensch leidet, und es ist richtig, dass ich ihn freisetze, wie ein Polizist aufgrund rechtlicher Vorgaben, zu einer emotionalen Beteiligung. Du wirst in die Situation gezogen. Du bewegst dich von Barmherzigkeit zum Mitleiden. Du musst also lernen, und so schwer ist das nicht, du musst lernen, jeden Menschen auf die gleiche Weise zu lieben. Was bedeutet, dass du für die Nachbarskinder genauso beten können musst wie für deine eigenen. Aber ich hätte es vielleicht andersrum sagen sollen. Du musst lernen, für deine eigenen Kinder so zu beten, wie du für die Nachbarskinder beten würdest. Denn wenn du jetzt für die Nachbarskinder genauso betest wie für deine eigenen, wirst du ebenfalls gefühlsmäßig beteiligt sein. Und wenn du bei den Nachbarskindern nicht emotional wirst, dann werden sie geheilt, denn du tust das, was richtig ist. Du handelst aus dem Glauben und dem Geist. Wenn du für deine eigenen Kinder betest, möchtest du nicht emotional werden. Du möchtest das Gleiche tun, die gleiche Haltung, den gleichen Standpunkt aus der gleichen Position. Es gab Zeiten, wo ich zu meiner Tochter gesagt habe, ich bin hier nicht als dein Vater, ich bin hier als ein Mann Gottes. Sogar mit meinen eigenen Eltern habe ich das manchmal gemacht. Mein Vater ist dadurch eine Krankheit gegangen. Weil ich sein Sohn bin, gibt es da eine natürliche Ordnung. Aber ich ging zu ihm und sagte, ich hab dich lieb, Papa, aber ich bin jetzt hier nicht als dein Sohn. Ich bin hier als ein Mann Gottes, ich repräsentiere Gott. Und das ist jetzt ein anderes Verhältnis. Und er wurde geheilt. Ihr müsst lernen, was wahre Liebe ist. Wahre Liebe ist unparteiisch. Und deshalb ist es manchmal schwieriger, Verwandte zu heilen als andere Leute. Denn du wirst emotional und bewegst dich aus dem Geist heraus in die Seele hinein. Bleib einfach im Geist. Das Problem ist, wenn wir im Geist bleiben, dass die Leute uns vorwerfen, dass wir gefühllos seien, lieblos, kalt, hart, all sowas. Und sie sagen, wir spüren gar keine Liebe in dir. Das ist mir passiert, ich habe all dieses Zeug gehört. Aber meine Antwort ist, ihr sagt das alles zu mir. Aber ich habe euch in den Krankenhauszimmern nicht mit mir gesehen, als ich für diese Leute betete. Ich sehe euch zu Hause sitzen und Fernsehen gucken. Und ihr tut, wonach euch der Sinn steht. Und ihr denkt, dass ihr die Menschen liebt und ich nicht. Aber ich lege mein Leben nieder und ihr nicht. Ein junger Mann wollte mit mir mitreisen. Er war verheiratet und wir sprachen darüber. Es war ein junger Mann mit großem Potenzial. Wir gingen miteinander essen und sprachen darüber, ob er mit mir herumreisen könnte. Seine Frau sah das Ganze mehr aus der geschäftlichen Perspektive. Sie wollte wissen, wann seine Feiertage sind, wann er zu Hause sein würde, wie viel Geld er verdienen würde, all dieses Zeug. Also meine Frau und ich waren dort und er und seine Frau waren auch dort. Sie sagte, die Familie sei ihr wichtig und er muss zu Ostern zu Hause sein und zu Weihnachten auch. Wobei, ganz ehrlich, ich habe kaum Termine zu Weihnachten und zu Ostern. Es geht mehr um Heilungsseminare. Ich sagte, darum geht es gar nicht. Zuerst sprach seine Frau über Geld, darüber, dass sie keine Rücklagen hätten. Er sagte zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Das war schon das erste Problem. Sie übernahm das Reden für ihn. Und ich sagte zu ihm, okay, ich werde dir antworten, aber nicht ihr, denn du bist derjenige, mit dem ich reisen werde. Und ich möchte nicht hören, was sie denkt, sondern was du denkst. Ich wurde an dieser Stelle etwas schärfer und sagte auch, wenn ich die Meinung deiner Mutter hören will, frage ich sie. Wenn mein Dienst nur aus Predigen bestehen würde, dann könnte ich durchaus damit leben. Aber ich predige nicht nur. Es geht hier um Leben und Tod. Und wenn du nicht ernsthaft bist, sondern nur Spielchen spielst, werden Menschen sterben. Und ich sagte also zu seiner Frau, du möchtest gern die Frau eines Predigers sein. Du möchtest ein schönes altes Haus mit einem schönen Gartenzaun haben. Du möchtest einen guten Ruf haben. Und wenn du in ein Geschäft gehst oder zum Friseur, dann möchtest du den Leuten sagen können, dein Mann ist ein Prediger. Und jeder wird auf dich schauen, als ob du etwas darstellst. Sie wollte in der Kirche das Klavier spielen, was für mich keine große Sache ist. Das ist mir ziemlich egal. Du möchtest zu Weihnachten ein Orgelstück spielen. Schön. Aber du möchtest, dass dein Mann zu den Feiertagen zu Hause ist, weil du einen Urlaub von Gott machen willst, zu Weihnachten und zu Ostern. Du möchtest deine kleinen Kantaten spielen und andere religiöse Dinge machen, die nichts bewirken. Und während du Urlaub von Gott machst, wird der Krebs weiter das Leben von Menschen auffressen. Ich sagte, erstens bist du gar nicht interessiert an Gott, noch an irgendwem sonst. Und sie begann dann zurückzurudern. Und meine Frau, die neben mir saß, hatte mich schon die ganze Zeit unter dem Tisch geboxt. Und ich sagte dann, hör mal auf damit. Und ich habe dann meinen Stuhl genommen und ihn zur Seite geschoben. Und schließlich saß sie so da. Und die junge Frau hielt die Hand hoch. Denn ich wurde inzwischen immer erregter über dieses Gespräch. Denn die Leute wissen häufig nicht, was tatsächlich los ist. Wie letzte Nacht, als ich in mein Hotelzimmer zurückkam. Ich schaue dann in meine E-Mails und in die Gebetswünsche. Die meisten E-Mails sind Bitten um Gebet. Ich bekomme Bilder, Fotos von Kindern mit schrecklichen Krankheiten. Hier geht es nicht um Predigen, versteht mich richtig, ich beschwere mich nicht. Ich freue mich an dem, was ich tue. Es ist keine Bürde, ich bin nicht depressiv. Ich freue mich am Leben und ich habe eine gute Zeit. Aber das ist eine sehr ernste Sache. Und sie saß also da und dann sagte sie, und das hätte sie besser nicht getan, denn ich war bis dahin von ihr überhaupt nicht angetan. Und sie sagte, Curry, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß es genau. Und ich dachte nur, ganz falsche Antwort. Sag nicht, du weißt, wie ich fühle. Du bist nicht mit mir im Krankenhaus, neben denen, die im Sterben liegen, wo die Angehörigen dich anschauen und hoffen, dass du etwas für ihre Kranken tun kannst. Ich sehe nicht, wie du zu den Kranken gehst oder um 2 Uhr nachts Telefonanrufe entgegennimmst. Alles, was ich von dir höre, ist, dass dein Ehemann an bestimmten Tagen zu Hause ist und dass ihr genug Geld verdient, um gut zu leben. Alles, worüber du sprichst, ist dein Ansehen. Und wenn er mit mir arbeitet, dann wirst du ihn wahrscheinlich ständig anrufen und ihn fragen, wann er denn zu Hause ist. Und damit wirst du dafür sorgen, dass seine Gedanken zweigeteilt sind und dass er völlig nutzlos ist. Und das wird ihm Probleme verursachen und Menschen werden sterben deswegen. Und der Grund ist, dass du ihn zu Hause haben möchtest, damit du ihn herumzeigen kannst und sagen kannst, das ist mein kleiner Ehemann, der an deiner Leine hängt. Und sie ruderte zurück und ich war sehr laut geworden. Wir waren in einem Restaurant und die Leute drehten sich um und meine Frau sagte, Curry, es ist gut. Nein, es ist nicht gut. Vielleicht sollten wir deine Telefonnummer auf meine Webseite packen, damit die Leute dich die ganze Nacht anrufen. Und dann schauen wir mal, wie du damit zurechtkommst, wie du mit einigen dieser Situationen fertig wirst. Das ist kein Spiel. Hier geht es nicht darum, Kirche zu spielen. Wenn du Kirche spielen willst, mach's woanders. Hier geht es um Leben oder Tod. Sie wurde dann sehr leise und er wollte nicht mehr mit mir mitkommen. Ich denke, dass man mit mir gut auskommen kann. Aber ernsthaft, ich freue mich am Leben. Ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Das hier ist real. Wir spielen hier nichts. Es geht nicht um ein spezielles Wissen. Es geht darum, was du mit deinem Wissen tust. Es geht nicht darum, dass wir hier nur in einem Seminar sitzen, damit ihr sagen könnt, dass ihr in diesem Seminar wart und nächste Woche gehe ich in ein Prophetie-Seminar. Wenn das für dich reicht, na gut, ich kann das nicht tun. Mich rufen Leute an. Ich muss in der Lage sein, Antworten zu kriegen. Ich muss in der Lage sein, Leben zu berühren und sicherzustellen, dass sie leben. Denn wenn sie das nicht kriegen, dann werden sie sterben. Wenn ihr kein Grab irgendwo habt, dann wisst ihr nicht, worüber ich spreche. Aber ich habe ein Grab in McKinney in Texas. Und ich möchte nicht, dass noch jemand ebenfalls so ein Grab hat wie ich, versteht ihr? Es ist jetzt 30 Jahre her. Seitdem habe ich kein weiteres Kind verloren, auch wenn wir nahe dran gekommen sind. Wir hatten solche gefährlichen Situationen. Und ich weiß nicht alles. Ich wünschte, ich täte es, aber ich tue es nicht. Es gibt eine Menge Dinge, die ich nicht weiß. Aber ich kenne ein paar wenige Sachen, die sehr, sehr gut funktionieren. Und natürlich gibt es Zeug, was mich wirklich nicht interessiert. Wisst ihr, ich bin gesegnet. Und da draußen gibt es eine Menge Müll. Ich schaue zum Beispiel kein christliches Fernsehen. Und ihr könnt normalerweise herausfinden, ob ich es getan habe, denn am nächsten Tag bin ich wirklich übel drauf. Wirklich böse. Denn es macht mich wütend, das anzuschauen. Warum? Weil ich es hasse, zu sehen, wie sehr das Volk Gottes vergewaltigt wird. Von Scharlatan, die eine Schau abziehen. Und dann gibt es gleich das nächste Gimmick, mit dem man noch mehr Geld aus euch herauszuholen versucht. Also, ich reise viel und Flugtickets sind nicht billig. Es kostet Geld, an bestimmte Orte zu kommen. Es kostet Geld, Gebäude zu mieten. Der Raum hier ist klasse und uns wird nichts berechnet, soweit ich weiß. Aber es gibt Orte, für die brauchst du Geld. In Afrika zum Beispiel kostet es Geld, wenn man zu einem Seminar will. Wir tun das nicht. Ich denke, man sollte für das Evangelium kein Geld nehmen. Du fragst, warum verkaufst du dann deine CDs? Das ist meine Antwort. Ich verkaufe CDs. Wenn ich sie kostenlos bekomme, gebe ich sie auch kostenlos weiter. Aber ich verlange nicht Geld für das Evangelium, sondern für die CD. Die müssen dupliziert werden. Und Menschen müssen sich darum kümmern, die wir bezahlen wollen. Wenn ich kostenlos wohnen kann und meine Elektrizität kostenlos beziehen kann, wunderbar, dann brauche ich kein Geld. Das Christentum braucht kein Geld. Das Wohnen kostet Geld. Reisen kostet Geld. Aber das Christentum hat selbst nichts mit Geld zu tun. Es verursacht keine Kosten. Und ganz ehrlich, wenn ich euch dieses Seminar in Rechnung stellen würde, dann könntet ihr es euch gar nicht leisten. Warum? Weil die Informationen zu kostbar sind. Wenn ich euch das berechnen würde, was es wert ist, dann könntet ihr es nicht bezahlen. Was ist es wert, Informationen darüber zu haben, wie man Krebs stoppen kann? Das könntet ihr nicht bezahlen. Und deshalb ist es umsonst, denn Gott weiß, dass wir es uns nicht leisten können. Also gibt er uns das Ganze kostenlos. Ja, es braucht Geld, um an verschiedene Orte zu kommen. Aber ich will da keine große Sache draus machen. Ihr werdet mich nicht viel über Geld reden hören. Um ganz ehrlich zu sein, in der Regel vergesse ich es. Das heißt nicht, dass wir davon einen Riesenhaufen haben. Nein, das haben wir nicht. Aber was wir brauchen, ist da, wenn wir es brauchen. Es kommen immer wieder Leute zu mir, die mir Ratschläge geben. Du musst das so machen und dies und jenes tun. Aber wisst ihr, ich gebe mir wirklich Mühe, damit das hier kein lohnendes Geschäft wird. Wenn ich ein Geschäftsmann sein wollte, dann wäre ich bei Kampfsport geblieben. Ich hätte gutes Geld machen können, indem ich Kampfsport unterrichte. Aber ich will mein Leben anders nutzen. Ich habe Wahrheit gefunden, mit der Leben gerettet werden können. Und mir ist diese Wahrheit wichtig geworden. Deshalb tun wir das. Ich will daraus kein Geschäft machen. Und wenn du eine Kirche gründest, muss sie bei der Regierung angemeldet werden. Und zack, ist es ein Geschäft. Automatisch wird es zum Geschäft. Glücklicherweise gibt es da draußen Leute, die diese Sachen verwalten können. Denn wenn ich das tun müsste, dann würde ich es nicht so tun, wie sie es mir vorschreiben zu tun. Ich kann gut einfach in Kaufhäuser gehen und nur für Leute beten. Aber auf diese Weise hier kann ich mehr Gutes tun. Es geht mir nicht darum, dass ich unbedingt ein Redner sein möchte. Es geht um die Frage, wie viele Leben ich berühren kann. Als ich das erste Mal nach Neuseeland kam, waren in der Versammlung 5 Menschen anwesend. 5 Menschen. Und ich war von Texas nach Neuseeland geflogen. Sie hatten keine Werbung gemacht und wir saßen in dieser großen leeren Halle. Ich und 5 Leute. Ich habe da das DHT-Seminar mit ihnen gemacht, weil ich deswegen dort war. Und sie sind dann losgegangen und haben es angewendet. Also stellt sich die Frage, fliegst du um die halbe Welt und sprichst vor 5 Menschen? Du machst es, aber es geht noch besser. Denn zu je mehr Menschen du sprechen kannst, umso höher sind die Chancen, dass einer davon etwas damit tut. Je größer das Netz ist, das du auswirfst, umso mehr Fische bleiben natürlich drin. Aber es geht hier nicht um Zahlen, es geht nicht um Häuser, es geht nicht darum, Stadien zu füllen. Also wenn jeder hier sagt, wir werden damit überhaupt nichts machen, dann sage ich Tschüss, denn ich werde meine Zeit nicht verschwenden. Aber wenn 5 von euch sagen, ja, wir wollen etwas damit machen, dann würde ich hierbleiben und diese 5 unterrichten. Jesus hat sein ganzes Leben verwendet, um 12 Männer zu unterrichten. Er hat zwar auch die Menge gelehrt, aber sein Leben hat er mit den 12 Männern geteilt. Und selbst von diesen 12 hat nicht jeder etwas damit gemacht. Wir haben zum Beispiel nur 4 Evangelien. Und nur Matthäus und Johannes waren seine Jünger. Die anderen beiden waren technisch gesehen noch nicht mal seine Jünger, Markus und Lukas. Und was ist mit den anderen 10? Die hätten auch Evangelien schreiben müssen. Es gibt zwar ein paar eigenartige Evangelien, aber manche behaupten, dass sie von den Aposteln geschrieben wurden. Aber das kann nicht stimmen, denn sie stimmen nicht mit der Bibel insgesamt überein. Deswegen schreibt Paulus auch an Timotheus, vertraue das treuen Männern an, die vertrauenswürdig sind, andere zu lehren. Deswegen sage ich auch immer wieder, nehmt das Material von hier, sammelt eine Gruppe von Leuten und lehrt sie das. Und solange ihr das genauso lehrt, wie es euch beigebracht wurde und ihr euch an das Handbuch haltet und ihr die Lehre reinhaltet, so lange könnt ihr sagen, das ist von John G. Lake Ministries und es ist ihre Lehre. Denn wenn die Leute zu euch kommen und das hören wollen und ihr ihnen etwas anderes gebt, dann solltet ihr es auch dazu sagen. Aber wenn ihr möchtet, nehmt diese Lehre und lehrt sie. Fügt nichts hinzu und ändert nichts. Unterrichtet es ohne Verzierungen. Je weniger Beiwerk ihr benutzt, umso schneller könnt ihr es unterrichten. Umso leichter ist es für die Menschen, es zu nehmen und damit loszugehen. Umso unwahrscheinlicher ist es, dass ihr etwas Falsches erzählt. In jeder Kampfkunst ist es so, je mehr Bewegungen zu einer Technik gehören, umso mehr Möglichkeiten hat der Feind, deine Bewegungen zu stören. Und umso unwahrscheinlicher ist es, dass du deine Technik vollständig zu Ende bringen kannst. Ich habe euch gestern von meinem Kampfsport erzählt. Ich trainierte hier unter William Chung, der hier in Melbourne war, Wing Chun Kung Fu. Aber ich habe auch einen Abschluss als Kampfsportlehrer gemacht unter 3 ehemaligen Schülern von Bruce Lee. Ich habe immer versucht, von den Besten zu lernen. Ich wurde gelehrt von den Besten, ich habe den Abschluss gemacht bei den Besten. So habe ich das immer gemacht. Deswegen hat mich John Lake interessiert. Bei dem, was er tat, gehörte er zu den Besten. Bruce Lee wurde mal gefragt, was ist die beste Kampftechnik? Er sagte, die beste Technik, um einen Kampf zu gewinnen, ist, hol aus und schlag ihn K.O. Streck deine Hand aus und schlag ihn K.O. So einfach ist es. Du sagst, ja, aber nein, das genügt. Es geht nicht um 1000 verschiedene Techniken. Wenn du eine Technik hast, die jedes Mal funktioniert, dann brauchst du nur diese Technik. Und ich habe eine Technik, die jedes Mal funktioniert. Es ist der Name Jesu. Wir können von Salbungen reden, wir können von Gaben reden, aber es geht letzten Endes immer um den Namen Jesu. Warum willst du noch was anderes haben, wenn die eine Sache, die du hast, immer funktioniert? Jedes Ding, jedes Wesen muss sein Knie beugen vor dem Namen Jesu. Also konzentriere dich auf den Namen Jesu, nicht auf deinen Namen, nicht auf dem, was du getan hast. Muss ich nicht fasten? Muss ich nicht beten? Nein, nein, nein, der Name Jesu, was er getan hat, in seinem Namen, nicht in deinem. Es ist nicht deine Gerechtigkeit, es ist seine Gerechtigkeit. Hab Glauben in den Namen Jesu. Du hattest den Glauben, wiedergeboren zu werden. Jetzt hab den Glauben, um andere freizusetzen. Wenn es für dich funktioniert hat, wird es auch für sie funktionieren. Ja, aber da geht es doch um Errettung. Was glaubst du, was Heilung ist? Das ist die Errettung des Körpers. Das ist alles. Du wendest einfach die Kraft Gottes in einer Situation gegen ein körperliches Problem an. Versteht ihr? Ich versuche das so einfach wie möglich für euch zu machen. Und ich weiß, dass ihr Details möchtet. Denn wenn ihr Details kennt, glaubt ihr, dass ihr mehr Wissen habt. Hier ist die nächste Frage. Hast du jemals durch einen Stellvertreter für einen Kranken gebetet, der an einem anderen Ort war? Ja, habe ich. Und wie machst du das? Genau wie sonst auch. Ich werde später nochmal darauf eingehen. Ich fragte Wilfred Wright danach und er gab mir die Antwort. Wenn der Kranke vor dir steht, dann sprichst du, befiehlst, sagst, was geschehen soll. Wenn du das auf Entfernung machst, dann tust du genau das Gleiche. Aber vielleicht sprichst du länger und bist entschiedener. Du versuchst, dich aufzubauen und bist hartnäckiger. Hauptsächlich, weil du die Wirkung nicht siehst. Es hat nichts mit der Entfernung zu tun, nichts damit, dass du dann schwächer wärst. Du kannst nur den Kranken nicht sehen, weißt nicht, wann die Sache erledigt ist. Also tust du mehr als nötig. Wir könnten es Overkill nennen. In our case, it'd be overlife. Aber in unserem Fall ist es eher Overlife. Also überfließendes Leben. Also mehr, als man braucht. Nächste Frage. Kannst du bitte über Hiobs Krankheit sprechen? Ja, sie wurde von Satan geschickt. Reicht das? Okay, ihr möchtet mehr. Sie wurde nicht von Gott geschickt, sondern von Satan. Zunächst, das Buch Hiob wird als das älteste Buch im Alten Testament angesehen. Es gibt keine Stelle, die darüber spricht, dass Hiob einen Bund mit Gott hatte. Oder irgendeine andere Form der Garantie für Heilung oder etwas Ähnliches. Wir wissen tatsächlich nicht, in welcher Beziehung Gott und Hiob standen. Wir wissen, dass Hiob Gott als seinen Erlöser ansah, denn das sagt er. Aber wir wissen nichts von einem Bund oder etwas Ähnlichem zwischen Hiob und Gott. Wir wissen darüber nichts. Falls jemand so etwas behauptet, dann ist es Spekulation. Du kannst eine Sache behaupten und ich das Gegenteil. Wir beide spekulieren nur und man kann nichts entscheiden. Aber was wir wissen ist, dass Hiobs Krankheit ungefähr 9 Monate dauerte. Es hat nicht Jahre gedauert, es hat nicht sein ganzes Leben gedauert, es waren ungefähr 9 Monate. Egal, was du sonst noch darüber denkst. Wir wissen, dass es Satan war, der Hiob geschlagen hat. Die Probleme kamen durch Satan. Und wir wissen außerdem, dass am Schluss Gott die Gefangenschaft Hiobs beendete, wie es in der Bibel heißt. Das bedeutet, dass Gott alles, was passierte, als Hiobs Gefangenschaft beim Teufel ansah. Also unabhängig von anderen Überlegungen war Hiob in Gefangenschaft Satans. Wir wissen, dass Satan die Gefangenschaft verursacht und dass Gott sie beendet und Hiob befreit hat. Und alles, was Hiob verloren hatte, das ersetzte Gott ihm doppelt. Was wir sehen, ist ein böser Teufel und ein guter Gott. Manche Leute sagen, ja, vielleicht bin ich wie Hiob. Nein, bist du nicht. Du kannst nicht wie Hiob sein, denn der war nicht wiedergeboren. Der Geist Gottes lebte nicht in ihm. Er war keine neue Kreatur. Er hatte keinen Bund mit Gott, gar nichts. Also glaubt nicht, dass ihr wie Hiob seid, es sei denn, ihr seid nicht wiedergeboren. Dann könnte es sein, dass du so ähnlich wie Hiob bist. Oder auch nicht, denn Hiob wusste wenigstens ein bisschen von Gott. An einer Stelle sagt Gott zu Hiob, all diese Leute haben falsch über mich gesprochen. Sogar Hiobs Weib sagte, verfluche Gott und stirb. Am Ende ist sie gestorben, also sei vorsichtig, was du sagst. Erstaunlich ist, dass Gott zum Schluss sagt, alle, die dich trösten wollten, haben falsch von mir geredet. Alles, was sie sagten, war falsch. Und bei allem, was Hiob über Gott gesagt hat, hat Hiob nicht gesündigt. Er hat niemals gesündigt. Also seine Frau sagte, verfluche Gott und stirb. Da sagte Hiob Sachen wie, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen. All diese Sachen. Gott versteht, dass du ein Mensch bist. Er versteht, dass du in der Bedrängnis Dinge sagst, die nicht unbedingt wahr sind. Und er sieht es nicht als Sünde an. Er weiß, woraus wir gemacht sind. Und er weiß, dass wir in vielen Situationen einfach aus Fleisch bestehen. Und er wirft es Hiob noch nicht einmal vor, dass er solche Sachen gesagt hat. Also bringen Leute zuerst Hiob ins Spiel und das nächste ist dann der Dorn des Paulus. Ich glaube, ich habe einen Dorn wie Paulus. Na gut, Paulus sagt, dass er diesen Dorn wegen der vielen Offenbarungen bekommen hat. Weil er so viele Offenbarungen bekommen hat, wurde er von einem Boten Satans geschlagen. Also wissen wir, dass der Dorn in Paulus' Fleisch durch einen Boten Satans kam. Er war nicht von Gott gesandt. Manche sagen, wegen der Offenbarung hat er ihn bekommen. Nein, Gott gab ihm die Offenbarung. Der Teufel gab ihm den Dorn. Warum? Damit er sich nicht über das Maß erhebt. Dieser Dorn sollte ihn daran hindern, dass er sich selbst erhebt. Gott hat gar nichts dagegen, wenn du erhoben wirst. Er möchte nur nicht, dass du dich selbst erhebst. Er sagt, wenn du dich demütigst, wird Gott dich erheben. Also Gott kann nichts dagegen haben, dass du erhoben wirst. Er will nur nicht, dass du dich selber erhebst. Paulus hat sich aber nicht selbst erhoben. Der Teufel wollte nur verhindern, dass der Einfluss von Paulus größer wird und die Botschaft weiter verbreitet wird. Was ich predige, ist das, was Paulus lehrte. Du bist eine neue Schöpfung. Gott ist ein guter Gott. Der Teufel ist ein böser Teufel. Also wegen seiner vielen Offenbarungen wurde ihm ein Dorn ins Fleisch gegeben, nämlich ein Bote des Satans. Also wenn du glaubst, dass du den Dorn des Paulus auch tragen musst, dann lass uns mal deine vielen Offenbarungen sehen. Denn wenn du einen Dorn wie Paulus hast, wird es an deinen Offenbarungen liegen. Paulus hat fast 2/3 des Neuen Testaments geschrieben. Was hast du geschrieben? Right? Viele Leute denken, dass Paulus Dorn eine Krankheit war. Aber das kannst du aus der Bibel nicht belegen. Das Gesetz der ersten Nennung, das eine regelbiblische Auslegung ist, besagt, um einen Ausdruck zu verstehen, musst du herausfinden, wo dieser Ausdruck das erste Mal auftaucht und was er bedeutet. Von da an kennst du die Bedeutung. Den Ausdruck Dorn im Fleisch findest du aber nur im Korintherbrief und sonst nirgendwo in der Bibel. Allerdings spricht das Alte Testament von Dornen in ihren Seiten und Stacheln in ihrem Fleisch. Und wenn du dir anschaust, was gemeint ist, dann sind jedes Mal Menschen gemeint. Gott sagt zum Beispiel zu den Israeliten, wenn ihr die Kanaaniter nicht ausrottet, dann werden sie immer wie Stacheln in euren Seiten sein. Es sind Menschen gemeint. Schaut euch das Leben des Paulus an. Ich würde sagen, er hatte Probleme mit Menschen. Er hatte Probleme mit Menschen, egal wo er hinging. Und wenn ihr euch anschaut, mit wem Jesus Probleme hatte, Menschen. Mit welchen Menschen? Religiösen Menschen, den Pharisäern. Mit wem hatte Paulus Probleme? Mit religiösen Menschen, stimmt's? Und überall, wo er hinging, predigte er das Evangelium der Gnade. Er predigte das Evangelium von Jesus Christus, das Evangelium des Königreichs. Und das erregte die Religiösen jedes Mal. Sie begannen, ihn zu verfolgen, sie versuchten, ihn umzubringen, sie steinigten ihn, sie schlugen ihn, sucht euch was aus. Sie steckten ihn ins Gefängnis. Und als Paulus später davon spricht, was ihn zu einem Apostel qualifiziert, sagt er, ich war schiffbrüchig, ich war hungrig, ich wurde geschlagen, ich wurde ausgepeitscht, ich wurde gesteinigt. All diese Dinge sind mir passiert. Und das Erstaunliche ist, dass er niemals sagt, nicht zu vergessen, diese blöde Augenkrankheit, von der alle glauben, ich hätte sie. Er erwähnt Krankheit nicht. Es waren Verfolgungen. Es waren Dinge, die er um des Evangeliums willen erduldet hatte. Und wenn dieser Dorn in seinem Fleisch von einem Botschafter des Satans wegen seiner vielen Offenbarungen eine Krankheit gewesen wäre und er es um des Evangeliums willen ertragen hätte, dann hätte das doch am Anfang der Liste stehen müssen. Aber er erwähnt das nicht. Warum? Weil er nicht krank war. Versteht ihr? Ihr könnt keine Stelle finden, wo er sagt, ich bin krank. Nicht eine. Und viele Leute versuchen, so etwas hineinzulesen. Zum Beispiel über den Ausdruck, das Fleisch ist schwach. Aber dieser Ausdruck meint nicht immer eine Krankheit. Es kann auch bedeuten Gebrechlichkeit, Schwäche oder Erschöpfung. Als er schrieb, ich ließ Trophimus krank in Milet zurück. Er sagt über ihn, dass er sich fast zu Tode gearbeitet habe. Paulus hatte 2 oder 3 Mitarbeiter, die er buchstäblich verschlissen hat. Sie sind fast vor Erschöpfung gestorben. Und ihre Schwächen waren keine Krankheit. Schaut das Wort schwach nach. Es bedeutet krank, schwach, gebrechlich. Es kann auch erschöpft bedeuten. Es heißt also nicht unbedingt, dass er krank war und irgendeine Krankheit hatte. Sie waren erschöpft. Stellt euch vor, ihr müsstet mit Paulus Schritt halten. Wartet mal ab, ob es euch nicht erschöpft. Ich bin mit Dr. Lester Sumrall herumgereist. Er war in seinen 70ern. Und jeder junge Mann, der mit ihm reiste, kam an den Rand der Erschöpfung. Er nahm zum Beispiel einen 21 Jahre jungen Mann mit auf eine Reise, der dann vorzeitig wegen Erschöpfung nach der Hälfte der Reise wieder nach Hause fahren musste. Aber Sumrall machte weiter und er war über 70. Wie ging das? Weil er das Geheimnis beständiger Energie kannte. Als ich bei ihm war, konnte ich das sehen. Ich war ein Ordner in seiner Gemeinde und ging zu seiner Bibelschule. Als ich herausfand, dass er kaum dort war, hörte ich auf, zur Bibelschule zu gehen, denn es interessierte mich nicht so sehr, was die anderen Lehrer zu sagen hatten. Ich wollte wissen, was er tat, also meldete ich mich freiwillig für seine Gebetsreihe und fand heraus, dass er jeden Morgen um 4 Uhr morgens zum Gebet hereinkam. Also habe ich mich für die Spätschicht gemeldet. Und wenn meine Frau in der Gebetsreihe gearbeitet hat, habe ich mich in den Raum geschlichen und zugeschaut, wie er gebetet hat. Dann kam er in den Andachtsraum und da gab es diese große Weltkarte an der Wand. Darauf war ein Scheinwerfer gerichtet und sonst war es im ganzen Andachtsraum dunkel. Ich stand in einer Ecke, im Raum gab es mehrere Säulen. Das Licht sammelte sich in einem großen Kreis auf dem Boden. Er kam rein und begann zu beten. Ich habe einige der größten Männer der Welt getroffen, aber keiner war wie Lester Sumrall. Dieser Mann ist der größte Mann, den ich je gekannt habe, bei weitem. Und ich habe große Männer getroffen, die ich sehr hoch achte. Um das zu vergleichen, Bruce Lee gehörte in eine ganz eigene Kategorie des Kampfsports. Es gab niemanden Vergleichbaren. Er stand so weit über allen Kampfsportlern. Wenn du über Kampfsportler geredet hast, hast du ihn nie in diese Gruppe dazugezählt. Denn wenn du ihn dazugezählt hättest, hättest du über niemand anderen reden können. Er war einfach so gut. Genauso bei Dr. Sumrall. Es gab niemand anderen in seiner Kategorie. Es gab große Männer Gottes. Und dann gab es Dr. Sumrall. So einfach ist das. Es war also 4 Uhr morgens und er kam hinein. Er war der Erste dort. Er war vollkommen einwandfrei angezogen. Jedes Mal. Ich kann mich nicht erinnern, dass er nicht makellos angezogen war. Er kam rein, ging um diesen Lichtkreis herum, schaute auf die Weltkarte. Während er ging, sagte er, es wird eine Erweckung im Kongo geben. Es wird so sein und nicht anders, in Jesu Namen. Diese Rebellion in Burundi, die wird jetzt aufhören, in Jesu Namen. Dieser Mann wird jetzt gestoppt werden, er ist vom Teufel, das hört jetzt auf, in Jesu Namen. Er ist verworfen und es wird ein Mann Gottes an seine Stelle kommen. Es war, als würde er Schach mit ganzen Ländern spielen. Ich hatte nie etwas Ähnliches gesehen. Und er lief einfach herum und sagte diese Dinge. Er sprach mit Gott, stellte ihm Fragen und Gott antwortete. Ich versteckte mich hinter einer Säule und sah zu. Du kannst eine Menge über einen Menschen erfahren, wenn du hörst, wie er betet und er nicht weiß, dass du zuhörst. Jeden Morgen schlich ich mich in den Raum und hörte zu, wie er betete. Eine Stunde, anderthalb Stunden lang. Und dann ging er in sein Büro und schrieb Bücher. Für gewöhnlich schrieb er pro Tag ein Buch. So arbeitete er. Im Zeitraum von 2 bis 3 Stunden schrieb er ein Buch. Als er starb, hatte er 250 Bücher auf Warteschlange, die veröffentlicht werden mussten. Nach ungefähr einer Woche, in der ich ihm jeden Morgen zuhörte, geht er wieder betend umher. Ich versteckte mich wieder hinten im Raum und er sagt, kommst du jetzt raus und betest oder willst du dich weiter im Schatten verstecken? Am liebsten wäre ich noch weiter zurückgekrochen. Also ich musste herauskommen. Und wenn jemand anderer herumgeht und betet, dann kannst du dich nicht auf dein Gebet konzentrieren, sondern nur darauf, dass du ihm aus dem Weg gehst. Also ging er herum und drehte sich und ich drehte mich in eine andere Richtung, um nicht zusammenzustoßen. Er betete weiter und ich versuchte dann, während ich betete, ihm weiter zuzuhören. Also bin ich ganz leise. Vater, in Jesu Namen. Aber eigentlich höre ich zu. Er dreht sich zu mir um und sagt, wenn du beten willst, dann bete. Vater, in Jesu Namen, Herr, Gott. Das erste Mal, dass ich in einer Kirche prophezeit habe, war in seiner Gemeinde. Es war so, dass wenn du ein Wort bekommen hast, dann bist du nach vorne gegangen. Du hast es nicht einfach von deinem Platz aus gesagt. Seine Söhne saßen auch da vorne und fragten mich, was willst du? Ich sagte, ich glaube, ich habe ein Wort. Sie sagten, gut, warte hier. Seiner Ansicht nach, wenn du ein Wort von Gott bekamst, dann musstest du es zwar weitergeben, aber du konntest auch warten. Du konntest es zurückhalten, bis du die Gelegenheit bekamst, es auszusprechen. Und während der Predigt würde dann einer seiner Söhne ihn darauf aufmerksam machen, dass du ein Wort hattest, und er würde dann an geeigneter Stelle darauf eingehen. Unser junger Bruder hier hat ein Wort vom Herrn. Lasst uns ihm zuhören. Und das war das erste Mal, dass ich ein Wort weitergegeben habe. Ich habe gezittert. Also stelle ich mich neben ihn und er gibt mir das Mikrofon. Ich hatte Angst, zu dicht bei ihm zu stehen. Ich schließe also meine Augen und öffne meinen Mund. Und die Worte kommen einfach raus. Als ich dann fertig war, sagte ich noch, so sagt der Herr, Amen. Und ich schaue auf ihn. Man musste dort stehen bleiben, während sie die Prophetie beurteilten. Du bist nicht einfach zurückgegangen. Oh, das war toll. Du musstest stehen bleiben und das Urteil abwarten. Ich hatte vorher mal gehört, wie er zu jemandem gesagt hatte, das kommt aus deinem Fleisch. Und das ist fleischlich. Der Herr hat das nicht gesagt. Das hat wirklich dafür gesorgt, dass die Leute nicht mehr aufgesprungen sind, um eine Prophetie weiterzugeben. Als ich dann fertig war, stand ich da und habe auf mein Urteil gewartet. Ich hatte wirklich Angst, dass er nur sagt, das war einfach dumm. Und mich haut. Er sagte, ja, das kam vom Herrn. Danke, Herr. Wir müssen das beherzigen. Und ich dachte nur, danke, Herr, danke. Ich setzte mich wieder hin und ich musste immer noch zittern. Und ich sagte vor einiger Zeit zu jemandem, ich wünschte, ich wäre nur halb der Mann, der Lester Sumrall war. Und er sagte, nun, du bist nur halb der Mann. Er war einfach erstaunlich in dem, wie er die Dinge tat, und ich lernte eine ganze Menge von ihm.